Mit seinem Roman 1984, 1984 wurde er weltberühmt. George Orwell war zeitlebens ein Gegner des Überwachungsstaates. Umso verwunderlicher war es, dass knapp 50 Jahre nach seinem Tod Dokumente auftauchten, die Orwells Arbeit für den britischen Geheimdienst nachwiesen. Ulrich Land geht in seinem Hörspiel Orwells Liste den Ungereimtheiten dieser Schriftstellerbiografie nach. Dort, Mr. Blair. Ich habe Ihr Gespräch dort drüber gelegt. Zelle 2. Blair. Mein Name ist Streams. Guten Tag. Streams? Kenne ich nicht. Sie wissen, dass ich hier im Sanatorium bin. Sie rufen mich in der Mittagszeit an. Da werden Sie wohl hoffentlich einen triftigen Grund vorzuweisen haben, mich ans Telefon zu zitieren. Nun, es geht um Ihre Geldsorgen. Was für Geldsorgen? Uns machen Sie nichts vor, Mr. Orwell. Mein Name ist Blair. Eric Arthur Blair. Ich kenne Sie nicht. Warum sollte ich mich dazu veranlasst fühlen, Ihnen was vorzumachen? Sie haben doch während des Kriegs auch für die Propaganda gearbeitet, Mr. Orwell. Wieso? Ich denke, die sind wir los, die Faschistenbrut. Der Job ist erledigt, guter Mann. Ja, der schon. Und gegen wen oder was wäre jetzt zu Felde zu ziehen? Gegen die, die Sie auch nicht mögen. Das ist ein weites Feld, guter Mann. Das ist ein weites Feld. Na, dann fangen wir mal mit was Historischem an. Also mit was einigermaßen Unverfänglichem. Wie wär's mit einem Dossier über die Rolle der Sowjetkommunisten im Spanischen Bürgerkrieg? Damit kennen Sie sich doch bestens aus. Aus eigener Anschauung. Das dürfte für Sie ein Kinderspiel sein. Und trotzdem werden wir uns, was das Honorar angeht, nicht lumpen lassen. Es ist mir zurückwärts gewandt. Nein, die Zeiten sind vorbei. Da suchen Sie sich mal einen anderen. Wir garantieren Ihnen Anonymität und absolute Diskretion. Genauso wie wir das auch von Ihnen erwarten. Orwells Liste von Ulrich Land. Regie Jörg Schlüter. Winston dachte an den Televisor mit seinem nimmer ruhenden Ohr. Sie konnten einen Tag und Nacht bespitzeln. Sie konnten bis zur letzten Einzelheit alles aufdecken, was man getan, gesagt oder gedacht hatte. Gut, Fiktion, Literatur, das ist das eine. Aber die Wirklichkeit, da bringt man die verrücktesten Ideen aufs Papier und die Wirklichkeit holt einen ein. Wissen Sie, ich meine, dieser Mr. Blair oder George Orwell, wie Sie wollen, der konnte das überhaupt nicht wissen. Natürlich nicht. Dass ich hier in der Telefonzentrale das Gespräch hätte verfolgen können, was ich selbstverständlich nicht tat. Schon um die Intimsphäre unserer Sanatoriumsgäste zu wahren? Natürlich nicht. Oder doch, ich meine, ich war ja in der Zentrale, musste die Verbindung schalten. Allenfalls, naja, höchstens ein paar Worte. Gesprächsfetzen ohne Zusammenhang. Sie haben Besuch, Mr. Blair. Die Dame wartet im Palmenhof. Ach, Dorothy. Warum so förmlich? Alle Welt nennt mich Orwell. Tun Sie es doch bitte auch. Also im Palmenhof. Schöner, blumiger Name für diesen öden Winkel. Namen sind Schall und Rauch. Nichts für ungut, Schwester Dorothy, aber... George! Celia! Oh, Celia! Hey! Hallo. Die Herrschaften, bitte. Mr. Orwell, ich muss Sie zur Ordnung rufen. Im Dienste Ihrer eigenen Gesundheit, Ihre Lunge. Der Herr Professor hat Ihnen Ruhe verordnet. Eigentlich sogar Bettruhe. Seien Sie bloß froh, dass ich bei Ihnen ein Auge zudrücke. Aber strapazieren Sie es nicht über Gebühr. Warten Sie! 10 Minuten! 10 Minuten gebe ich Ihnen. Und keine Minute mehr. Naja, lange würde der sowieso nicht mehr machen. Das sah man. Und war ja dann auch so. Hätten Sie auch auf den ersten Blick gesehen. Allein sein Gesicht. Völlig ausgezehrt von der Atemlosigkeit. Oh, ich kann nicht mehr. Du bist aber noch ganz schön platt zu Fuß. Besten Dank für die Blumen. Aber die können wir getrost in den Trauerflor einflechten. Ein Jahr noch, wenn's gut läuft. Ein kümmerliches Jahr. Wer sagt das? Die Ärzte, der Professor. Meine Lunge, sagen sie, sieht aus wie ein mottenzerfressener Spüllappen. Ich kann's nicht ertragen, wenn du so redest. Wie lange kennen wir uns jetzt? 4 Jahre? Mhm. Seit 4 Jahren höre ich diese Horrorgeschichten und immer noch bist du putzmunter. Ich pfeife auf dem letzten, dem allerletzten Loch in jeder Hinsicht. Portemonnaie und Lunge, beide leiden an Schwindsucht und Mottenfraß. Naja, was deine Geldbörse anlangt, da wüsste ich was. Celia, was willst du? Dich für unsere Sache gewinnen. Lass mich doch einfach hier in Ruhe eingehen. George, ich glaube kein Wort von diesem Todesszenario. Ist ja durchaus ehrenhaft, dass du mich aufmuntern willst, aber... Die Sowjets haben sich in Prag breit gemacht und die Tschechoslowakei Richtung Moskau eingenordet. Die Berlin-Blockade steht steinhart und ich sage dir, Großbritannien, das dauert noch ein paar Monate. Wenn wir nichts dagegen tun, dann stehen wir ruckzuck auch unter der Fuchtel des Stalin-Kommunismus. Und was das bedeutet, das brauche ich dir ja nicht. Danke, nein. Bin im Bilde. Barcelona 37. Ich sag dir, da konnte man wunderbar besichtigen, wie die strammen Betonkommunisten unsere undogmatischen Mitstreiter aus dem Weg geräumt haben. Trotzkisten, Anarchisten, freie Gewerkschafter. Wer sich nicht auf Linie trimmen ließ, dem ging's ans Fell. Egal, ob dadurch die Faschisten gestärkt wurden. Scheißegal. Hauptsache, die eigenen Reihen waren sauber. Wir sind durch den Weltkrieg auch nicht schlauer geworden. Und stehen jetzt auch in London und Glasgow und schauen mit den Hufen. Aber wem sage ich das? Deshalb jedenfalls haben wir, also ich meine das Außenministerium, haben wir also dieses IRD eingerichtet. Information Research Department. Ich weiß, ja. Ich weiß. Schön und gut, aber muss ja nicht unbedingt ich sein, der die Phalanx anführt. Gibt schließlich noch andere Linke, die... Genau. Die Namen wären schon nicht schlecht. Mr. Orwell? Ja, höchstpersönlich. Für Sie, bitte sehr. Das muss ich hier in dieser Kälte... Ich wurde angewiesen, man sagte mir, es sei dringend, sehr dringend und müsse persönlich zu Ihren Händen. Und zwar sofort. Kannst du mal sehen, was du für eine wichtige Person bist. Und gar nicht tot geweiht. Was ist dir? Du bist ja kalkweiß. Celia, würdest du mich bitte allein lassen? Mein Gott, wie sehen Sie denn aus? Ihr Gesicht ist so weiß wie die Wand. Ich hab doch gesagt, Sie sollen... Bitte, gute Frau, sparen Sie sich Ihre Moralpredigt und vermitteln Sie mir bitte ein Gespräch nach London. Ich werde den Teufel tun. Genau, den direkten Draht zum Satan. Sie gehören ins Bett. Dreams? Orwell! Dachte ich mir es doch. Sie haben ein Einsehen. Schließlich sind Sie nicht auf den Kopf gefallen. Also, wie war das? Ein Dossier über die stramm gezurrten Korsettkommunisten, die uns in Spanien das Leben zusätzlich schwer gemacht haben. Richtig? Bis wann können Sie liefern? Ich werde mein Bestes tun. Aber sagen Sie, nur so aus reiner Neugier, woher der plötzliche Sinneswandel? Doppeldenk. Was? Die labyrinthische Welt des Doppeldenk. Noch nie gehört? Sich des vollständigen Vertrauens seiner Hörer bewusst zu sein, während man sorgfältig konstruierte Lügen erzählte. gleichzeitig zwei einander ausschließende Ansichten zu vertreten. Zu wissen, dass sie einander widersprachen und an beide zu glauben. Die Moral zu verwerfen, während man sie für sich in Anspruch nahm. Zu vergessen, was zu vergessen von einem gefordert wurde, um es sich dann, wenn man es brauchte, wieder ins Gedächtnis zu rufen und es hierauf erneut prompt wieder zu vergessen. Und vor allem dem Verfahren selbst gegenüber wiederum das gleiche Verfahren anzuwenden. Das war die höchste Finesse. Bewusst die Unbewusstheit vorzuschieben und sich dann wieder des eben vollzogenen Hypnoseaktes nicht bewusst zu werden. Self-fulfilling prophecy. Meine ärgsten Befürchtungen hat die Zeit schon überholt. Ich habe mich selbst überrundet. Dabei sind wir erst im Jahre 1949. Noch 35 Jahre bis 1984. Gott im Himmel. Nee. Er war doch noch so gesund. Der rechte Lungenflügel noch komplett in Ordnung, oder? Doch fast. Alles, was recht ist. Den hatte der Deibel noch längst nicht auf der Schiene. Gib doch mal Ruhe, dämliches Gequatsche. Hier geht's um Leben und Tod. Tragen Sie ihn bitte sofort raus. Quatsch's doch selbst, als bekämst du es bezahlt. So plötzlich, dabei traurig. Unsere Freundschaft war doch gerade erst... Was sagen Sie, Mr. Orwell? Und dann breiten wir ganz langsam die Arme auseinander, weiten unsere Lungen, tiefe, ganz tiefe Atemzüge. Und das rechte Bein anziehen. Dürfte ich vielleicht mal erfahren, was es da drüben zu tuscheln gibt? Lass mich doch das kommen. Das rechte Bein an. Moment mal, ich bin ja noch gar nicht durch. Und das Atmen nicht vergessen. Donnerlittchen. Tief ein und um Ihnen ausatmen. Klar zu machen, dass wir es ernst meinen, sah ich mich genötigt, so leid es gut. Mir tut. Und das linke Bein. Muss ich Sie um erhöhte Aufmerksamkeit bitten? Wie sich die Sachlage im Moment darstellt, werde ich nicht umhin kommen, ein weiteres Mal. Sie mal hier. Also, ich bitte Sie, das ist doch für Mr. Orwell. Steht doch eindeutig drauf. Also, dürfte ich dann vielleicht mal... Nein, geben Sie mir das bitte sofort. Sofort das Blatt. Sie dürfen sich nicht aufregen, Sie alle nicht, das wissen Sie doch. Aber kann doch sein. Wer will denn wissen, ob der arme Hitching nicht wirklich... Ich meine, kann doch wahrhaftig sein. Mr. Orwell, ich bitte Sie, geben Sie mir sofort dieses Papier. So angeschlagen, wie Sie sind. Mr. Orwell! Zu spät, Schwester Dorothy. Ach, gelesen und einfach so umgekippt. Mr. Orwell, ganz ruhig, ruhig. Mr. Hitching ist eines vollkommen natürlichen Todes gestorben. Mr. Orwell, glauben Sie mir. Kein Wort glaube ich Ihnen. Irgendwann wurde das für mich zur Aufgabe. Ich spürte, dass dieser Orwell etwas Besonderes war. Und dass da eine größere Sache im Gange war. Das hat mich interessiert. Ja, natürlich. Eigentlich bin ich nur eine Sanatoriumschwester. Krankenpflegerin mit besonderen Aufgaben. Nun ja, das war halt meine besondere Aufgabe. Ja, das freut uns wirklich sehr, Mr. Orwell. Wir haben uns Sorgen gemacht. Ich sag Ihnen doch, ich bin wieder wohlauf. War nur ein vorübergehender Schwächeanfall. Ja, wir hatten schon befürchtet, einer unserer besten Leute... Doch. Also spätestens nach Ihrem neuesten Dossier, wenn es eines Beweises bedurftet. Mit welcher Detailkenntnis Sie noch die kleinsten Verästelungen der KPDSU-Aktivisten verfolgen... bis in die hinterletzten Splittergrüppchen, die von der nordfranzösischen Resistance nach Kriegsende noch übrig sind. Ja, solange ihr nicht von mir verlangt, dass ich Leute mit Namen nenne, die ich persönlich kenne und die mich kennen, Solange geht das einigermaßen locker von der Hand. Also keine Sorge. Das ist schon erstklassig, was Sie da und wie Sie das schreiben. Eine wunderbare Grundlage, um die Sache endlich an die Öffentlichkeit zu bringen. Aber Sie werden mir ja wohl kaum nur mit einer wohlgesetzten Laudatio aufwarten wollen. Wohl kaum. Sie erhalten Befehle und haben zu gehorchen, ohne das Warum zu wissen. Sie werden nie etwas erfahren. Sie werden nicht imstande sein, mehr als ein halbes Dutzend unwichtiger Menschen zu verraten. Ich muss geschehen, dass ich... Dass du damit nicht gerechnet hast. Ach was, du siehst gut aus. Ja, wie das blühende Leben. Ich weiß. Mr. Orwell, Sie wissen schon, dass in einer halben Stunde Nachtruhe ist. Sicher. Sehr wohl. Sag mal, George, dieser Dragoner hat ja seine Augen und Ohren überall. Big Sister. Die müsstet ihr mal für euren Laden anheuern. Wenn einer als Schnüffler geeignet ist, dann die. Könntet ihr mitten in die Höhle des Löwen setzen. In einer Neumondnacht mit dem Fallschirm über dem Kreml abgeworfen und ruckzuck durch den Kamin gerutscht wie der Weihnachtsmann in Amerika. Die ideale Laus im Pelz von Väterchen Stalin. Ja. Hat sich dein neuer Kollege, wie heißt er nochmal, was hast du gesagt? Conquest? Aha. Hat er sich schon eingelebt? Du verschweigst mir was, das sehe ich doch. George, was ist los? Und euer Dr. Watson? Immer noch diese Boss-Allüren? Lass uns auf dein Zimmer gehen, okay? Du bist bloß ein Rebell von der Taille abwärts, sagte Winston zu Julia. Sie fand das ungeheuer witzig und warf ihm entzückt die Arme um den Nacken. Ganz genau. Und es war möglich, dass er sein Gesicht nicht völlig in der Gewalt gehabt hatte. Es war schrecklich gefährlich, seine Gedanken schweifen zu lassen, wenn man bei einer öffentlichen Veranstaltung oder in Reichweite eines Televisors war. Die geringste Kleinigkeit konnte einen verraten. Ein nervöses Zusammenzucken, ein unbewusster Angstblick, die Gewohnheit, vor sich hin zu murmeln, alles, was den Verdacht des Ungewöhnlichen erwecken konnte oder dass man etwas zu verbergen habe. Das Mädchen hatte ihm wieder den Rücken zugewandt. Komm, Mann, lass dich nicht so lange bitten. Mir ist das zu wenig. Was ist dir zu wenig? Du bestehst doch nicht nur aus Geschlecht. Könntest ja mal nachsehen. Celia, du weißt doch, dass ich... Es ist Liebe. Bei mir ist das echte Liebe. Und ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dass du, Celia. Also dieser Watson. Du hast nach Watson gefragt. Vergiss Watson, es geht um dich und um mich und um uns beide. Also unser Watson. Ich würde mir wahrhaftig wünschen, dass du mal endlich zu deinen Gefühlen stehst. Mit Leib, aber auch mit Seele. Egal wie verheiratet du bist. Sowas lässt sich schließlich ändern heutzutage. Der Watson macht uns tatsächlich die Hölle heiß. Naja, da steht natürlich auch selber mächtig unter Spannung. West-Berlin eingekesselt und abgeschottet. Die Tschechoslowakei sowas wie Stalins westliches Protektorat auf dem Kontinent. So lange, bis er auch Good Old England am Angelhaken hat. Zappeln tun wir ja schon. Celia, wir waren doch gerade noch ganz woanders. Im Außenministerium, die sind alle ziemlich nervös. Naja. Gut, und der Druck landet dann auf dem kurzen Dienstweg direkt bei Watson. Ja, mein Mitleid sei ihm gewiss. Jedenfalls reicht er den Druck dann auf dem kurzen Dienstweg weiter nach unten durch, direkt zu euch. Wir sind halt zuständig für... Fürs Rekrutieren von Linken als IRD-Campen. Ich hoffe mal, dass ihr die unterscheiden könnt von sowjethörigen Kommunisten. Also, was ist jetzt mit dir? Das kann ich nicht. Bin ich geeignet für Halb- oder Ganzgeheimdienst oder was auch immer für welche. Silvia, ich liebe dich. Ich bin unsterblich verliebt. Ja, aber ansonsten sterbenskrank. Immer wieder ganze Tage ans Bett gefesselt. Außerdem habe ich Auftragsschreiberei schon immer gehasst. Schade. Ich dachte, du würdest mich vielleicht ein bisschen beeindrucken wollen. Silvia. Der IRD arbeitet doch schließlich auch für deine Sache. Wir brauchen Namen, George. Das ist doch nicht zu deinem Nachteil. Auf jeden Fall könnten wir dafür sorgen, dass deine Animal Farm größere Verbreitung findet. Auf einmal. Hat nicht einer von euren Leuten beim Cape Verlag dafür gesorgt, dass sie es abgelehnt haben? Sowjetische Sensibilitäten könnten verletzt werden. Ist mir noch in lebhafter Erinnerung. Weiß ich nicht. Aber das war ja nicht die einzige Ablehnung, oder? Die bei Faber and Faber, wo Elliot dir bescheinigt hat, das Buch sei zu kommunismusfreundlich. Da hatte definitiv keiner von uns die Finger im Spiel. Im Gegenteil. Jedenfalls würden wir Mittel und Wege finden, Animal Farm groß rauskommen zu lassen. Gerade in Ländern, wo die Sowjets dabei sind, ihre Machtstrukturen zu etablieren. Mein Werk muss sich literarisch durchsetzen. Jedenfalls sind wir politisch auf der gleichen Wellenlänge. Du wendest dich doch auch gegen den weiteren Vormarsch des russischen Hardliner-Kommunismus. Hast du nicht laut und deutlich gesagt, man müsste den Sowjetmythos zerstören, um die sozialistische Bewegung voranzubringen? Also, können wir nun auf dich zählen? Was wollt ihr denn mit den Leuten veranstalten, wenn ich euch Namen liefere? Komm, lassen wir das. Ja, wir waren doch gerade noch ganz woanders. George. Ob sie wirklich eine Agentin der Gedankenpolizei oder lediglich ein von übertriebenem Diensteifer inspirierter Amateurspitzel war, blieb sich so ziemlich gleich. Es genügte, dass sie ihn beobachtete. Das war eine Strapaze, kann ich dir sagen. Erst musste ich die aufgescheuchte Sanatoriumsschwester vertreiben. Die tut, als wäre sie sowas wie mein professioneller Kurschatten. Ich steige nicht ganz durch. Entweder hat sie ganz schlicht ein Auge auf mich geworfen oder... Immer noch ganz der Alte, was? Oder irgendwer hat die auf mich angesetzt. Hey, darüber später. Nicht hier im Bus. Dann stundenlang im Zug. Da kriege ich seit neuestem immer Beklemmungen. Mann, geil. Mir bleibt einfach die Luft weg. Ich meine, ich habe sie nicht gezählt. Viele Lungenbläschen können es jedenfalls nicht mehr sein, die noch ihren Dienst verrichten. Aber wir müssen raus. Okay, jetzt kannst du losschießen. Mitten im Gewühle sind wir am sichersten. Die wollen mir an den Kragen, Guy. Ja, die gleichen Leute wie damals in Spanien. Wenn ich das wüsste. Obwohl, nein, eigentlich fühlt sich das anders an. Die kommen nicht von links. Das fing damit an, dass ich einen Brief mit einer persönlichen Morddrohung bekam. Ziemlich diffus. Ich solle mich bereithalten. Für was, weiß ich nicht. Da will mich wer weichklopfen. Das weiß ich, unbedingt weichklopfen. Und dann gab's prompt den ersten Toten. Das warst aber nicht du. Sehr witzig. Aber es hat genau den erwischt, mit dem ich seit ich im Sanatorium hocke Schach gespielt habe. Jeden Tag mindestens eine Partie. Und er stirbt plötzlich vor meinen Augen im Frühstückssaal. Und dann dieses merkwürdige Bekennerschreiben. Du hast doch wen in Verdacht. Sag schon. Ich krieg's eben nicht sortiert. Sag ich doch. Mir ist, als kämen sie von verschiedenen Seiten. Ja, und wollen tun sie alle das Gleiche. Sag mal, Guy, im Außenministerium haben sie doch diese Abteilung zur Bekämpfung kommunistischer Infiltration oder sowas eingerichtet. IRD? Ach, da, Herr Wetterwind. Nein, nein, beim IRD bin ich nicht, George. Die haben gemeint, sie kommen gut ohne so eine Schnapsdrossel wie mich zurecht. Aber wenn's das ist, ich kann da gern mal meine Fühler ausstrecken. Habe ich noch den ein oder anderen Fuß zwischen der Tür. Ganz zu schweigen von den Hühnchen, die ich da noch zu rupfen habe. Was würdest du für mich? Also, das wäre wirklich... Aber jetzt muss ich erst mal was trinken. Hä? Bist du dabei? Die Sanatoriumsfuchtel reißt mir den Kopf ab. Und vergessen Sie nicht, ein Gesicht zum Treten wird immer da sein. Den Ketzer, den Feind der Gesellschaft wird es immer geben, sodass er immer wieder besiegt und gedemütigt werden kann. Die Bespitzelung, der Verrat, die Folterungen, die Hinrichtungen, die Verschleppungen werden nie aufhören. Es wird sowohl eine Welt des Schreckens als auch des Triumphes sein. Wen hat's denn diesmal? Hat er schon wieder eingeholt? Das werden Sie alles zu gegebener Zeit erfahren. Das ist doch... Unser Mr. Gordon ist das. So. Das wird den Orwell aber wenig freuen. Der war doch sein Flurnachbar. Wer kommt raus? Die Frühstückszeit ist eindeutig vorbei, Mr. Orwell. Bitte beeilen Sie sich. Moment mal. Die Handschrift kenne ich, dass die... Wie bei den bisherigen Drohbriefen. Mr. Dorothy, Miss Goldman, der Brief ist eindeutig an mich adressiert. Nein, Mr. Orwell, dieses Schreiben händigen Sie mir bitte sofort aus. Das ist ein Beweisstück. Außerdem hat Dr. Lanel ganz klipp und klar angeordnet, dass jede Aufregung von Ihnen fernzuhalten ist. Mr. Orwell, Sie kriegen den Brief wieder, sobald sich Ihre Gesundheit ein bisschen stabilisiert. Wann ich welchen Brief lese, das entscheide immer noch ich. Und jetzt lassen Sie mich in Ruhe, sonst werde ich mit eben diesem Herrn Dr. Lanel mal ein ernstes Wort über Sie reden müssen. Lassen Sie den Doktor auf. Werden Sie festgestellt haben, dass die Einschläge näher kommen? Sehen wir uns gezwungen? Es sei denn, Sie zeigen sich kooperativ und packen endlich aus. Die Frage ist ja, bevor ich auch nur einen einzigen Gedanken daran verschwende, ob ich oder ob ich nicht, ob ich überhaupt mein Notizbuch... Doch, das müsste ich aber doch. Teufel nochmal. Richard hat es mir dieser Tage erst hier ins Sanatorium geschickt. Aber wo hab ich... Mr. Orwell? Fühlen Sie sich wie zu Hause in meinem Zimmer. Inspektor Sheraton, verzeihen Sie die Störung, aber... Nein, verzeihe ich ganz entschieden nicht. Aber Mrs. Goldman hat uns... Ach, Schwester Dorothy, das aufgescheuchte Huhn... Hat uns gesagt, man trachte ihn nach dem Leben. Was? Wer denn? Das wollen wir von Ihnen wissen. Sie hätten jetzt schon mehrfach Briefe bekommen und jedes Mal seien Sie anschließend von einem neuen Krankheitsschub heimgesucht worden. Das ist doch alles meine Sache. Sie streiten es also nicht ab. Wäre geschickter, wenn ich das täte, oder? Sie wollen sich also nicht helfen lassen. Verstehe ich das richtig? Ich wüsste nicht, wobei. Also gut. Wir wollen uns nicht aufdrängen. Ich würde sagen, wir verbleiben so. Sollte Ihnen doch jemand zu nahe treten, lassen Sie sich hier mit dieser Nummer verbinden. Moment mal. Das ist doch die Nummer des IRD in London. Aber bitte, Mr. Orwell, jetzt haben Sie sich schon mit 5 exzellenten Dossiers ums Vaterland verdient gemacht. Da werden Sie doch nicht so viel aufheben, so ein paar lausige Namen machen. Lausige Namen? Also jetzt ist Schluss mit dem fix verdienten Geld fürs gefällige Auslegen irgendwelcher historischen Quellen. Ich kann auch andere Seiten aufziehen. Eben waren es noch exzellente Dossiers. Jetzt sind Namen fällig. Vor- und Zunamen. Keine Kürzel, keine kryptischen Verschlüsselungen. Wir wollen wissen, woran wir sind. Und für den Fall, dass Sie nicht damit rausrücken, werden wir Ihre bisherige Mitarbeit hier bei unserem Department öffentlich machen. Ihre Unterstützung bei unseren Bemühungen, den kommunistischen Einfluss unter den britischen Linken und Intellektuellen in die Schranken zu weisen. Wir werden Ihre, sagen wir, Enttarnungen im Dienste seiner Majestät des Königs publik machen in den einschlägigen Kreisen der britischen Linken, also unter Ihren Freunden und Bekannten. Ich könnte mir vorstellen, dass die nicht besonders glücklich damit wären. Oder aber, Sie liefern uns ein paar aufschlussreiche Namen und die Sache bleibt wie besprochen. Aber das ist Erpressung! Erst ködert ihr mich mit fetten Honoraren und dann... Mir völlig egal, wie Sie das nennen. Es bleibt dabei. Wir wollen jetzt Namen hören. Diesen Hirscharen von Lakaien der Bourgeoisie, Speichelleckern der herrschenden Klasse, Parasiten, Hyänen, denen muss man, verehrte Zuhörer, immer wieder einen altbekannten Text in Erinnerung... Kann gut sein, dass das meine letzte Reise hierher nach London war. Faschistischen Sozialisten. Diesmal lag es nicht nur an Dorothy, der Dragonerschwester. Ich gehöre wirklich ins Bad Guy. Da muss ich leider den verdammten Quacksalbern recht geben. Mein Blaseball kommt einfach nicht mehr in die Gänge. Aber ich will hier nicht rumheulen. Also was ist? Hast du was rausgekriegt? Schon, aber das dürfte dich nicht sonderlich freuen. Raus mit der Sprache. Du musst mich nicht schonen. Robert Conquest. Sagt dir der Name was? Der neue Kollege von Celia. Sitzt er nicht mit ihr im gleichen Büro? Robert the Conqueror, wie sie zu sagen pflegt. George, du wirst dich ranhalten müssen, wenn du bei der noch einen Blumentopf gewinnen willst. Wer? Der? Ja, jedenfalls macht er ja unübersehbar Avancen, der Eroberer. Das ist im ganzen Department schon Flurgespräch. Ja, klar. Die Celia ja auch naheliegend. Er ist ein ganzes Stück jünger als ich. Und sie ist seine Assistentin, hat eh stramm zu stehen. Kann sie auch noch ein bisschen strammer stehen. Zum Kotzen. Das ist alles so unglaublich simpel. Da lässt sich wunderbar dran lernen, aus was für Motiven die große und kleine Politik gestrickt wird. Ich hasse diese Typen. Fühlen sich wie Agenten und sind doch bloß Bürostuhlrutscher. Wie auch immer. Du musst dir was einfallen lassen. Verdammt geil. Meine kleine Celia. Nicht die. Genug davon. Wolltest du nicht eigentlich was über diesen Watson rauskriegen? Ach, bei dem Kerl ist kein Rankommen. Der mauert wie Hitlers oberster Betonmischer. Dessen Betonbunker haben wir letztlich auch geknackt. Sag mal, kann das sein, dass du für Watsons Hauptkonkurrenten als Propagandist arbeitest? Dass du für Streams mehr oder weniger verfängliche Dossiers verzapfst, also längst fürs IRD arbeitest, bloß am anderen Ende? Wie? Die Kommunisten arbeiten. Wie kommst du denn darauf? An der Verbindung und Verständigung. Diese Frage macht einen immer schon verdächtig. Die Kommunisten verschmähen es, ihre Ansichten und Absichten zu verheimlichen. Sie erklären es offen, dass ihre Zwecke nur erreicht werden können durch den gewaltsamen Umsturz aller bisherigen Gesellschaften. Mögen die herrschenden Klassen vor einer kommunistischen Revolution zittern. Die Proletarier haben nichts in ihr zu verlieren als ihre Ketten. Sie haben eine Welt zu gewinnen. Proletarier aller Länder, vereinigt euch! Cranham, Cotswold Sanatorium, den 2. Mai 1949. Geliebte, ach meine geliebte Celia. Ich habe mich nach ausgiebigem Abwägen des Für und Wider entschlossen. Habe aus den vielleicht 150 Leuten, die in den letzten Jahren auf die eine oder andere Weise in mein Notizbuch geraten sind, knapp 40 herausgefiltert, die ich als verkappte Sowjetsympathisanten einstufen würde. Als Kryptokommunisten oder Mitläufer oder solche, die es werden könnten. Leute also, die ich euch keinesfalls als Mitarbeiter empfehlen kann. Schon gar nicht, wenn es um antisowjetische Propaganda geht. Diese Liste ist nicht besonders sensationell. Und ich vermute, dass sie deinen Freunden nichts enthüllen wird, was sie nicht schon wissen. Außerdem bitte ich dich ganz persönlich dafür zu sorgen, dass ihr absolute Diskretion walten lasst. Es handelt sich immerhin ausschließlich um private Bekannte. Sie dürften sich wegen ihres Eintrags in dieser Liste nicht unbedingt geschmeichelt fühlen. Und es wird ihnen schon gar nicht Anlass zur Freude sein, dass ausgerechnet ich es war, der die Liste an euch übergeben hat. Ich hoffe jedenfalls, du verstehst, was das für mich was bedeutet. Das für mich bedeutet. Und im Übrigen bewegt es mich tief, dass... Ach, was soll die Romantik? Celia ist nicht romantisch. In Liebe, George. In Liebe, George. Ich Ich hätte da eine Nachricht, die Sie nicht sonderlich freuen wird. Als da wäre? Los, Burlett, raus mit der Sprache. George Orwell. Sagt Ihnen der Name was? Klar. Alias Eric Arthur Blair, Schriftsteller. Er liegt ja nicht im Tuberkulose-Sanatorium in Cotswold Hills. Meine, unsere Celia, sie kennt ihn ganz gut, glaube ich. Robert, Sie werden sich ranhalten müssen, wenn Sie bei Celia noch einen Blumentopf gewinnen wollen. Seien Sie nicht albern, Burlett. Dieser asthmatische Hungerhaken? Nun, er atmet etwas flach, steckt aber des Öfteren mit Celia unter einer Decke. Ich meine das ganz direkt. Woher wollen Sie das wissen? Ach, mein lieber Conquest. Ich brauche Ihnen, glaube ich, nicht zu sagen, dass es in unseren Kreisen zu den ehernen Gesetzen gehört, Informanten grundsätzlich nicht preiszugeben. Aber auch wenn der Informant im Dunkeln bleibt, heißt das noch lange nicht, dass die Information weniger glaubhaft ist. So eine fantastische Frau. Blitzgescheit, bildschön und dann dieses hoffnungslose Gestell? Leichter linker Haken und der ist ausgenockt, unter Garantie. Sagen Sie, Robert, meinen Sie, wir könnten Ihren Chef an die Geschütze stellen? Adam Watson? Auf George Orwell ansetzen? Es wird kaum nötig sein. Wenn's einer auf Orwell abgesehen hat, dann der. Das weiß auch das ganze Department. Der vermutet bei unserem Flachatmer einen riesen Informationspool. Weil er doch mit allem, was in der linken Szene Rang und Namen hat, in den Schützengräben des Spanischen Bürgerkriegs gelegen hat. Und die, mit denen er nicht in Barcelona war, die kennt er aus Journalistenkreisen oder woher auch immer. Was meinen Sie, was Watson für harte Bandagen einsetzt, um an den ranzukommen? Ich sag Ihnen, der kämpft mit allen Mitteln, um Orwell rumzukriegen. Schnell. Bevor das letzte Lungenbläschen perforiert ist und er seinen dünnen Odem aushaucht. Nein, Watson muss man, der weiß Gott, nicht erst anstacheln. Danke, Conquest. Das wollte ich nur wissen. Moment mal. Momentchen. In wessen Auftrag sind Sie eigentlich unterwegs, Burlett? Kann es sein, dass Sie bloß Missgunst sehen sollen in den Reihen des Departments? Ja, was denn noch? Namen, Orwell. Ich warte immer noch auf Namen. Ich hab euch doch an die 40 fein säuberlich aufgelistet. Was? Sie wissen davon nichts? Soll das etwa heißen, dass bei euch die eine Hand nicht weiß, was die andere... Nein, wir pflegen alle ein äußerst kollegiales Verhältnis und ziehen an einem Strang. Vermutlich haben Sie Ihre Liste Mr. Watson zukommen lassen. Da ist sie in den besten Händen. Das denke ich auch. Wir danken. Auch im Namen seiner Majestät King George. Shit, Watson. Das darf doch nicht wahr sein. Es bestand natürlich keine Möglichkeit, festzustellen, ob man in einem gegebenen Augenblick gerade überwacht wurde. Wie oft und nach welchem System sich die Gedankenpolizei einschaltete, blieb der Mutmaßung überlassen. War nicht gerade einfach. Wir mussten ihn in Schach halten. Wir mussten ihn vor allem hier im Sanatorium halten. Aber wir konnten ihn ja nicht in Ketten legen. Außerdem, Sie glauben doch nicht, dass dadurch die Chose weniger Aufsehen erregt hätte. Tag, Mr. Watson. Sie müssen es ja verdammt eilig haben, Burl, wenn Sie sich so ins Zeug legen, um mit mir im Aufzug zu fahren. Scharf kombiniert. Was soll das, Burl? Diesmal geht's nicht nach oben, Watson. Sondern abwärts. Ich habe einen Termin beim Staatssekretär. Der kann warten. Geben Sie sofort die Schalttafel frei. Ich muss nach oben. Endstation, Keller. So, jetzt voran darüber. Ich denke nicht daran. Sie werden noch an ganz andere Sachen denken. Sehen Sie? Alles bestens vorbereitet. Man hat die Ofenklappe schon für Sie geöffnet und ein eisernes Armband hängt auch schon dran. Ja, kommen Sie noch ein bisschen näher ran, damit Sie mir nicht anfangen zu frieren. Au! Hören Sie auf! Was wollen Sie von mir? Genau das. Dass Sie am eigenen Leib erfahren, wie wohlig warm das Fegefeuer ist. So, jetzt. Ah! Oh. Ja, je länger das hier dauert, bei Lucifer, dem Herrn über das Feuer, desto wärmer wird's ihm. Bei manchen Operationen, Mr. Watson, verbrennt man sich halt schnell die Finger. Was wollen Sie? Wenn Sie mir nicht höchst auskunftsfreudig Rede und Antwort stehen, dann... Ich lasse Sie ganz allein hier umschmoren, damit ich nicht mit ansehen muss, wie Ihnen die Hand allmählich wegschmerzt. Aber was Sie wollen, will ich wissen. Ich habe einen sehr guten Freund. Mit dem habe ich zusammen in der Scheiße gelegen. Barcelona, spanischer Bürgerkrieg. 2700 Briten an vorderster Front. Anarchisten, Trotzkisten, Kommunisten. Egal, Hauptsache links. Hauptsache gegen Franco. Jedenfalls, anfangs spielten Fraktionen und Kleingruppen keine Rolle. Sie werden entschuldigen, aber ich brauche keine Nachhilfe in neuerer Geschichte. Machen Sie meine Hand los, das ist nicht auszuhalten, Mann! Ich also mit Orwell in der Scheiße. Das schweißt zusammen, das sage ich Ihnen. Orwell, was ist mit Orwell? Genau, was ist mit Orwell? Dass Sie inzwischen die Liste haben, das weiß ich. Wie? Verdammt nochmal. Wie ist es ihm gelungen, ihn so weich zu kochen, dass er als aufrechter Linker einen derartigen Verrat begeht? Verrat? Was heißt denn schon Verrat? Wie, habe ich gefragt. Wie haben Sie ihn dazu gebracht, gegen seinen Willen diese Liste anzufertigen? Sie überschätzen den Fall Orwell total. Genau wie offenbar ich und das gesamte ARD. Womit Sie ihn weichgeklopft haben, will ich wissen. Ja doch, ja doch. Doppelstrategie, Todesangst und Liebe. Das mit der Liebe hat Celia übernommen. Und Todesangst, sowas ist in einem Lungensanatorium ja ein Kinderspiel. Unter all den Todgeweihten erst eine wohldosierte Morddrohung. Und da muss man bloß warten, bis wieder mal irgend so eine Lunge zusammenfällt. Ach, deshalb auch immer die irritierend klare Diagnose des Sanatoriumsarztes. Jedes Mal im Handumdrehen einen natürlichen Tod bei den Patienten festgestellt haben will. Und zwar vollkommen zu Recht. Aber was ist mit dem Dritten im Bunde, der Orwell ebenfalls in die Zange genommen hat? Streams, was ist mit dem? Was soll mit dem sein? Das ist ein zuverlässiger Kollege. Sollte Streams sich auch an Orwell rangepirscht haben, dann auf eigene Rechnung. Jedenfalls nicht in Abstimmung mit mir. Oh, gebe ich ja zu, ich hatte den irgendwie die ganze Zeit den Verdacht, dass er mich ausstechen wollte. Aber wie man sieht... Vorsicht, jetzt mal nicht die dicke Lippe riskieren. Sonst... Nein, ich... Ich habe Ihnen gesagt, was ich weiß. Noch nicht ganz. Die Namen noch nicht. Was denn für Namen? Die von Orwells Liste natürlich. Sie werden verstehen, dass die Sowjetunion ein fulminantes Interesse daran hat, diese Leute zu warnen und ihnen den Rücken zu stärken. Die Namen. Erst wenn Sie mir diese verdammten Handschellen abnehmen. Erst die Namen, dann die wohltemperierte Freiheit. Ich sah sie langsam mürbe werden, winseln, kriechen, weinen. Als wir fertig waren mit ihnen, waren sie nur noch leere Hüllen von Menschen. Ihnen war nichts anderes mehr übrig geblieben als Reue über das, was sie getan hatten. Und Liebe zum großen Bruder. Celia, Streams, Sie sind ein Segen. Sozusagen in der Hölle des Löwen. Verdammter Mist. Streams, was haben Sie hier verloren? Sie können ruhig ein bisschen dankbarer sein, Watson. Zum Abrechnen kommen wir noch früh genug. Hier geblieben, Börde, Sie bleiben. Ah, Gott! Notwehr, was soll ich machen? Wird schon überleben, Unkraut vergeht nicht. Obwohl, mit durchschossenen Wangen lässt sich schlecht zwitschern. Was der Menschheit durchaus zum Wohle gereichen dürfte. Falls ihr es noch nicht gewusst habt, der ist ein Kuckucksei, der Mann. Steht auf der Gehaltsliste des KGB. Und Orwell? Wie blöd seid ihr eigentlich? Meint ihr, mein Name stünde auf irgendwelchen Listen? Vielleicht. Scheiße. Klar, der wollte euch schützen. Hat jede Menge Nebelkerzen auflodern lassen, damit die entscheidenden Figuren unbehelligt weitermauscheln. Würde heißen, nicht die, die auf Orwells Liste auftauchen, sind interessant, sondern die, die nicht draufstehen. Nichtsahnend war Eric Arthur Blair, längst besser bekannt als George Orwell, in die Dreierzange geraten. Der große Aktivist und Moralist. Streiter für die Wahrheit und nichts als die reine Wahrheit. der weltberühmte Warner vor Überwachung und Manipulation, wurde rumgeschubst wie eine Billardkugel. Das hatte mich gepackt. Ich musste der Sache nachgehen. Eins jedenfalls ist sicher. Orwells Potenzial als IRD-Informant wurde dramatisch überschätzt. Auch für die, deren Namen er weitergab, erwies sich dieser Listenplatz als weitestgehend harmlos, zeitigte keinerlei Konsequenzen. Wen in diesem Saftladen namens IRD sollte er trauen? Leuten, die sich gegenseitig bespitzelten. Leuten wie Burlett, die ihm angeblich zugearbeitet haben. Oder einfach erfunden waren. Schließlich war Eric Arthur Blair alias George Orwell Schriftsteller. Schriftsteller sind Erfinder. Davon leben sie. Orwells Liste von Ulrich Land. Er starb nur ein halbes Jahr später, am 21. Januar 1950, 46-jährig, in London. Also nicht bei uns im Sanatorium. Leider. Ich hätte ihm für mein Leben gern die letzte Ehre erwiesen. George Orwell, Andreas Grotgar. Celia Kerwin, Mareike Hein. Dorothy Goldman, Rebecca Madita Hund. Robert Conquest, Martin Bross. Adam Watson, Wolfgang Rüther. Guy Burlett, Oliver Kriech-Mazura. Zitate aus 1984, Hüseyin Michael Cirpici. In weiteren Rollen Bernd Kuschmann, Hendrik Stickern, Rainer Hohmann, Karl-Heinz Tafel, Therese Dürrenberger und Ulrich Land. Orwells Liste sollte erst 50 Jahre später publik werden. Übrigens nicht durch mich, wie Sie irrigerweise vielleicht annehmen möchten. Da war ich schon 6 Jahre tot. Sie wurde in Celias Nachlass gefunden. Von ihrer Tochter. Und die brachte die Liste schließlich an die Öffentlichkeit. Technische Realisation Jürgen Glosemeier und Mechthild Austermann. Regieassistenz Silvia Petrova. Wenn Freiheit überhaupt etwas bedeutet, dann das Recht, anderen Leuten das zu sagen, was sie nicht hören wollen. Regie Jörg Schlüter. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2010.